Die Besetzung des Tagebaus am Samstag sei eine der erfolgreichsten und größten Aktionen des zivilen Ungehorsams der Klimabewegung in Deutschland gewesen, erklärte ein Sprecher heute. Die Antikohlebewegung wachse immer stärker. Mehr als 800 Aktivisten hatten zwei Bagger besetzt und so den RWE-Konzern gezwungen, die Braunkohlenförderung in Teilen des Tagebaus für mehrere Stunden zu stoppen. Die Besetzung wird aber auch ein juristisches Nachspiel haben. Laut Polizei wurden rund 800 Strafanzeigen angefertigt, unter anderem wegen Hausfriedensbruch. Bei Ausschreitungen zwischen Demonstranten und der Polizei sind 36 Personen verletzt worden, darunter 15 Beamte.